hört mal ganz kurz rein, wie die Bühne gerade klingt hier, wie das Publikum klingt. Denn während Visa und Claudi schon anmoderieren, tönt... Oh. Da kann ich ja sogar mit rappen. Ich glaube, Profis würden anerkennend sagen, dass Sido das besser kann. Aber ist ja okay. Wäre ja schlimm, wenn das Publikum hier vor dem Auftritt es besser machen würde als der Künstler. Vis-à-vis und Claudi Kamid gerade auf der Bühne sagen gerade wirklich unser Highlight heute Abend an. So ehrlich kann man sagen. Es ist nämlich Sidos Album, auf dem wir uns jetzt freuen. Ja, unglaublich. Also wirklich, wir haben aber auch wirklich schon einen krassen Abend jetzt hinter uns. Wen haben wir alles gesehen? Mavi Phoenix hat den Abend eröffnet. Eine unfassbar krasse Frau. Dann Suki, noch eine andere krasse Frau. Milliarden und Leoniden. Ich war vorhin schon beinahe bei den Millioniden. Und ich glaube, jetzt ist es endlich soweit. Jetzt kommt Sido auf die Bühne. Die Bühne wird dunkel und... Nebel, Nebel. Ja, das muss Sido sein. Das muss auf jeden Fall Sido sein. Es ist sehr, sehr viel Nebel auf der Bühne. Und vorhin haben wir ihn gesehen in einer grauen Cap. Heller Jogginghose, Helm, Kapuzenpulli dazu. Jetzt läuft irgendjemand auf die Bühne, aber ich glaube, das ist erst sein DJ. Aber es sind natürlich schon alle Handys draußen. Alle Handys draußen. Und wie auch gerade schon, wird sich schon mit Sprechchören gewünscht. Mal gucken, was er davon heute spielt. Sido wird die ganze Zeit jetzt für euch auch zu Hause live im Radio sein. Habt einen wunderschönen Abend, ihr Lieben. Hier ist das Fritz und 20. Geburtstagsspecial live aus der Columbia-Halle. Jetzt live mit unserem Liebling, mit Sido. Viel Spaß.